ist soweit. Du musst in den Knast, hast nicht mehr viel Zeit. Etwas Gutes gebe ich dir damit auf den Weg. Paar freundliche Worte, damit man dich dort gut versteht. Bis Maluk, Ödlek, Amak, Seni Eserim, Abdel Kolkak. Ich bin ein Kelp, Homa, Rabbi, Kizomek, Elk, Halami, Lisa, du Bekurva. Freundliche Worte, mein Sohn, retten jede Situation. Und ist die Zeit endlich vorbei? Sagst du nicht Tschüss oder Goodbye? Kommst endlich raus aus dem Gewühle? Ist schön auf Türkisch, auf Wiedersehen. Paka, Paka, Güle, Güle und Bis Maluk, Ödlek, Amak. Seni Eserim, Abdel Kolkak. Ich bin der Kelp, Homer, Rami, Kizomek, Elk, Harami, Lichaj, Mie, Dupet, Kurva. Chuyu, Pena, Pista. Ein paar freundliche Worte, mein Sohn, retten jede Situation. Scheiße Lieder, Maniak, Amag, aber es gut, Gedebel, Chaval, Elk, MG, Omar, Abi, Kuzumak, Ibrahim, Kalbe. Gewesen sein und steigst in die Berliner S-Bahn ein. Da hocken sie drinne, glotzen dich an. Jetzt brüllst du los, so laut du kannst. Bis Maluk, Ödlek, Amak, Seni Eserim, Abdel Kolkak, Ibrahim Kalb, Homer, Rami, Kizomek. Schön Fremdsprachen.